Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. We will continue with Colossians 1, verse 15 in the Passion Translation. Wir machen mit Kolosser 1, Vers 15 in der Passion-Übersetzung weiter. And this is the next two verses, the verses that I love very deeply. Und die nächsten beiden Verse liebe ich ganz besonders. I think it all started after I died and went to heaven. Ich denke, das fing an, nachdem ich starb und im Himmel war. Which has changed my life dramatically. Was mein Leben dramatisch veränderte. But especially verse 16 became a reality to me. Besonders Vers 16 wurde dadurch für mich zur Realität. And I will tell in a minute why. Und ich sage dir später, warum. But look at verse 15. Doch zunächst Vers 15. He is the divine portrait, the true likeness of the invisible God. Er ist das göttliche Porträt, das wahre Abbild des unsichtbaren Gottes. And the firstborn heir of all creation. Und der erstgeborene Erbe der ganzen Schöpfung. Look how clear the Bible is here. Schau, wie deutlich die Bibel hier ist. The divine portrait, the divine painting, so to say, in the true likeness of the invisible God is Jesus. Das göttliche Porträt, also quasi das göttliche Gemälde und wahre Abbild des unsichtbaren Gottes, ist Jesus. I mean, how can we try to figure out God unless it's through Jesus? Wie kannst du versuchen, Gott zu erfassen, wenn nicht durch Jesus? You know, in the Old Testament, the prophet gave you a little part of the pictures. Im Alten Testament gab dir der Prophet einen Teil des Bildes. God gave another part of the pictures when he revealed himself to some people. Gott gab einen weiteren Teil des Bildes, indem er sich einigen Menschen offenbarte. But never was God revealed until Jesus came on this earth. Aber niemals wurde Gott offenbart, bis Jesus auf die Erde kam. This is why the people calls it the hidden mystery. Deshalb bezeichnet man es als verborgenes Geheimnis. So people still go and they read the Old Testament and think they understand God. Leute denken also immer noch, dass sie Gott verstehen, indem sie das Alte Testament lesen. Now listen, how much you like to read the Old Testament or not, that's between you and God. Hör zu, wie viel du im Alten Testament liest, ist eine Sache zwischen dir und Gott. That's you know, a lot of it is personal. Das ist oft etwas Persönliches. There's some people that feel in this season of their life they should just read this part, you know, we need to read the whole Bible. Einige empfinden, dass sie in dieser Phase ihres Lebens den bestimmten Teil lesen sollten, obwohl wir alles lesen müssen. You know, we have to read the whole Bible, but I understand that there are seasons of life you walk through with God. Wir sollen die ganze Bibel lesen, aber ich verstehe, dass es Zeiten im Leben gibt, durch die wir mit Gott gehen. But one thing we must never do is read the Old Testament and try to understand God without looking at Jesus. Aber was wir nicht tun dürfen, ist, das Alte Testament zu lesen und zu versuchen, Gott zu verstehen, ohne Jesus zu betrachten. You can't build a theology on some Old Testament scriptures if you've taken Jesus out of the theology. Du darfst keine Lehre auf alttestamentliche Bibelstellen aufbauen, wenn du Jesus nicht mit einbezogen hast. Because Jesus is the perfect theology. Denn Jesus ist die perfekte Theologie. The Bible says he is the true, the exact likeness of the God that's invisible. Die Bibel sagt, er ist das wahre, exakte Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Think how the people were offended when Jesus said, if you've seen me, you've also seen the Father. Überleg mal, wie verärgert die Leute waren, als Jesus sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. The religious people considered that to be blasphemy. Die religiösen Leute hielten das für Blasphemie. But what was Jesus actually saying? Doch, was hat Jesus wirklich gesagt? He was saying, in me the Father has finally been made visible. Er sagte, in mir ist der Vater endlich sichtbar geworden. The hidden God is no longer hidden. He is now, he can be handled, he can be touched, he can be seen. Der verborgene Gott ist nun nicht länger verborgen. Er kann ergriffen, berührt und gesehen werden. If you've wondered how he feels about women, watch Jesus. Wenn du dich fragst, wie er über Frauen denkt, dann beobachte Jesus. So many years ago, I had this conversation with the wife of a Christian leader. Vor etlichen Jahren hatte ich eine Unterhaltung mit der Frau eines christlichen Leiters. And for many, many, many months, maybe even a few years, she was deeply troubled. Sie war seit vielen Monaten, vielleicht Jahren, tief betrübt. Because she believed that God was a male chauvinist. Denn sie glaubte, Gott sei ein männlicher Chauvinist. Ah, if a woman does something, it's different than if a man does it, if you read all the Leviticus. Wenn eine Frau etwas tut, wird es anders beurteilt als bei einem Mann. So liest man es im dritten Buch Mose. Ah, when she's unclean, she's got to go blah blah blah, all this stuff. Und wenn sie unrein verneint ist, muss sie dann bla bla bla und all dieses Zeug. And she was honestly, she was sincerely believed that God likes men more than women. Sie glaubte wirklich ernsthaft, dass Gott Männer mehr mag als Frauen. And I really tried to help her because, you know, she was part of a team. I really liked her. Ich versuchte ihr zu helfen, denn sie war Teil unseres Teams und ich mochte sie wirklich. And it didn't matter what I said to her, nothing helped. Aber egal, was ich ihr sagte, nichts half. Because she always kept saying, but look, it's written in the Bible. This is how God is. He gave this law. Denn sie sagte immer, aber schau, so steht es in der Bibel, so ist Gott. Er gab ja dieses Gesetz. And I said to her, you try to understand God without looking at Jesus. That will never work. Und ich sagte ihr, du versuchst, Gott zu verstehen, ohne Jesus zu betrachten. Das wird niemals funktionieren. Whatever law that has been given, Jesus is always the answer. Egal welches Gesetz gegeben wurde, Jesus ist immer die Antwort. The Bible says that everything pointed to Christ, even the law that we couldn't figure out or keep. Die Bibel sagt, dass alles auf Jesus hinweist, sogar die Gesetze, die wir nicht verstanden haben. So finally one day she came to the understanding. Schließlich kam sie eines Tages zum Verständnis. That she can only truly understand God the Father by looking at Jesus. Dass sie Gott den Vater nur wirklich verstehen kann, wenn sie Jesus betrachtet. He treated the women very kindly. Er behandelte Frauen sehr freundlich. He had several women following him and serving him, and he served them. Er hatte einige Frauen, die ihm nachfolgten und ihm dienten. Und er diente ihnen. He didn't chase the prostitute away when all the religious people got mad. Er jagte die Prostituierte nicht davon, als all die religiösen Leute wütend waren. He didn't judge and command the woman caught in adultery to be stoned. Er verurteilte die im Ehebruch ertappte Frau nicht und befahl nicht, dass sie gesteinigt wird. He cared about the children. Er kümmerte sich um die Kinder. That's how God is. So ist Gott. So, this is why I personally have a conviction. Deshalb habe ich persönlich die Überzeugung, that it has to be a constant thing that we do until we leave this earth. Dass wir ständig, bis wir die Erde verlassen, to read and carefully study and meditate the Gospels. Sorgfältig die Evangelien lesen, studieren und meditieren müssen. So that every day we can figure out better how God really is through looking at Jesus. Damit wir jeden Tag besser begreifen, wie Gott ist, indem wir Jesus anschauen. So, my dear friend. Also, mein Freund. If you want to look at God, have to look at Jesus. There's no shortcut. Wenn du Gott anschauen willst, musst du Jesus betrachten. Es gibt keine Abkürzung. But look at this. Aber schau mal. And he is the firstborn heir of all of the creation. Und er ist der erstgeborene Erbe der ganzen Schöpfung. Do you know what it means, the firstborn? Weißt du, was der erstgeborene bedeutet? That after him there are many more. Dass es nach ihm noch viele weitere gibt. But hang on. I thought Jesus was God's only son. Aber warte mal, ich dachte, Jesus ist Gottes einziger Sohn. How can he be the firstborn when he's the only son? Wie kann er der Erstgeborene sein, wenn er der einzige Sohn ist? I think we have to talk a little bit about this tomorrow. Ich denke, darüber sollten wir morgen noch etwas weiter reden. See you guys tomorrow. Bis morgen.